noch weniger Bedeutung beimessen würdest als ich. Und jetzt nimmst du es selbst so schwer. Josef, willst du denn den Prozess verlieren? Weißt du nicht, was das bedeutet? Es bedeutet, dass du einfach gestrichen wirst und dass die ganze Verwandtschaft mitgerissen oder wenigstens bis auf den Boden gedemütigt wird. Josef, nimm dich doch zusammen. Leonten, die Aufregung ist so unnütz. Sie ist es auf deiner Seite und wäre es auch auf meiner. Mit Aufregung gewinnt man die Prozesse nicht. Wir sprechen jetzt mit dem Advokaten Hult. Er war mein Schulkollege. Ich habe zu ihm als Mensch gesprochen. Ist alles recht, was du unternimmst. Obwohl ich nicht wusste, dass man in einer solchen Sache auch einen Advokaten zuziehen könnte. Aber natürlich, das ist doch selbstverständlich. Warum denn nicht? Ach, Hult. Eine ungewöhnliche Zeit für Parteienbesuche. Hult nimmt es mir aber nicht übel. Ihr Advokat ist krank. Krank? Sie sagen, er ist krank. Ihr Advokat ist krank. Es ist das Herzleiden. Ich glaube wohl. Nee, wer kommt denn? Albert, dein alter Freund ist es. Schlecht, ich glaube es nicht. Es wird vorübergehen. Es ist aber ärger, als es jemals gewesen ist. Ich atme schwer, schlafe gar nicht und verliere täglich an Kraft. Das sind schlechte Nachrichten. Es ist auch so traurig hier, so dunkel. Auch dein kleines Fräulein hier scheint nicht sehr lustig. Hast du auch die richtige Pflege? So krank ist dich, muss man Ruhe haben und Leni pflegt nicht gut, sie ist brav. Fräulein, bitte. Lassen Sie uns ein Weilchen allein. Ich habe eine persönliche Angelegenheit zu besprechen. Sie sehen, der Herr ist so krank. Er kann keine Angelegenheit besprechen. Du Verdammte! Wir haben natürlich den Verstand noch nicht verloren. Wäre das, was ich verlange, nicht möglich, ich würde es nicht verlangen. Bitte gehen Sie jetzt. Du kannst vor Leni alles sagen. Es betrifft nicht mich, es ist nicht mein Geheimnis. Wen betrifft es denn? Meinen Neffen, ich habe ihn auch mitgebracht. Prokurist Josef Kahn. Oh, verzeihen Sie, ich habe Sie gar nicht mehr. Leni, du bist also nicht gekommen, mir einen Krankenbesuch zu machen, sondern du kommst in viel gesünder als sei, diese Hexe draußen ist. Ich wette, sie horcht. Du verkennst sie. Fass die Angelegenheit deines Herrn Neffen betrifft, so würde ich mich allerdings glücklich schätzen, wenn meine Kraft für diese allzu schwierige Aufgabe ausreichen könnte. Um aufrichtig zu sein, interessiert mich diese Sache zu sehr, als dass ich es über mich bringen könnte, auf jede Beteiligung zu verzichten. Woher wissen Sie denn etwas über mich und meine Prozess? Ich bin Advokat, ich verkehre in Gerichtskreisen, man spricht über verschiedene Prozesse und auffallendere, besonders wenn es den Mittelstreich betrifft. Was willst du denn? Bist du unruhig? Sie verkehren in diesen Gerichtskreisen! Ja, mit wem sollte ich denn verkehren, wenn ich in Leuten meines Fachs? Natürlich bin ich jetzt infolge meiner Krankheit ein wenig behindert. Komme trotzdem Besuch von guten Freunden vom Gericht und erfahre doch einiges. So habe ich zum Beispiel gerade jetzt einen lieben Besuch. Überrascht, der Kanzleidirektor. Ach so, Verzeihung, ich habe nicht vorgestellt. Hier mein Freund, Albert K., hier sein Neffe, Prokurist Josef K. Ich will nur